stehen rausgehen und die Straßen sind zu voll. Alle fahren hin und her und her. Höher, weiter, schneller, besser wäre so toll. Altes geht gar nicht mehr, nicht mehr. Der Truck fährt doch nur noch im Kreis, im Kreis. Warum wohl keiner mehr weiß? Die Räder laufen schon heiß. Wo fahren wir hin? Der Job, der Job, der Job, der Job, der Job, der Job. Sag mir, wo ich bin. Der Job, der Job, der Job, der Job, der Job, der Job. Wo fahren wir hin? Fahle Gesichter und dunkle Augenringe. Alles geht und stöhnt und stöhnt. Und der Partner ist nicht mehr guter Dinge. Wird nicht mehr verwöhnt, nicht verwöhnt. Der Truck fährt doch nur noch im Kreis, im Kreis. Warum, wo keiner mehr weiß. Die Räder laufen schon heiß. Wo kommen wir hin? Der Job, der Job, der Job, der Job, der Job, der Job. Sag mir, wer ich bin. Der Job, der Job, der Job, der Job, der Job, der Job. Wo kommen wir hin? Ich will mit dir ganz oft zusammen sein und mal schauen, was so geht, so geht. Mein Schatz, wann kommen wir denn endlich heim? Schon wieder ist zu spät, so spät. Ich möchte einmal nicht nur müde sein und mit dir fahren in die Welt hinein. Einfach mal fit und fröhlich sein und unbeschwert sich des Lebens freuen. Schnell, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher, schneller, weiter, besser, höher